Chun Kwang-ho wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kabinetts der TVRK ernannt. Am 17. Januar wurde ein Erlass des Präsidiums der obersten Kriegsversammlung der TVRK darüber veröffentlicht.